Ordnung. Die Frage ist ja immer, ob das für Google noch einfach ist. Musik läuft. Hey! Herzlich willkommen zum Zen-Geist, heute mit Eckhard Breitschuh. Hallo! Mit Stefan Ninter. Guten Tag! Und meiner Wenigkeit Sascha Tau. Hallo, deine Wenigkeit Sascha Tau. Sascha, sei geil! Mir ist ein Stück von meinem Käsebrot runtergefallen, verdammt. Zum Glück nicht auf den Boden. Das wäre übel ausgegangen, sondern nur aufs Keyboard. Aber das ist das ja gewohnt. Das schnappt schon danach wahrscheinlich. Einige von den Tasten, ja. Nein, es ist ganz sauber. Naja, fast. Ich sage nichts mehr. Ich habe schon viel zu viel gesagt. Machen wir Schluss, ne? Ja, aber tschüss, war nett mit euch wieder. Aber in welcher Ecke sitzt du gerade, Stefan? Tastenvergleich? Mariners. Ich sitze... Ja, wir haben das Arbeitszimmer umgestellt. Guinness-Taste und die Pantone-Taste, wundervoll. Das Tolle ist, dass der Guinness-Mark ist aber auch nicht schlecht. Hier so, die so aus Metall und Doppelwand. Ah, da bleibt das Guinness länger warm drin, ne? Genau. Wenn schon temperiert das Bier, dann richtig. Wir haben hier das Arbeitszimmer umgestellt und deswegen sieht man hinter mir andere Sachen auf einmal. Aha. Obwohl, ich glaube, es war letztes Mal auch schon, aber ich erinnere mich nicht mehr. Es war ja auch furchtbar. Ich meine, gehört zu haben im digitalen Grapevine, dass du ein Atelier suchst. Ja, tue ich. Tatsächlich habe ich morgen eine Besichtigung von einem kleinen Büroraum, der ungefähr in der Größe ist, die ich mir leisten kann. Wir sprechen von sowas wie 9 Quadratmeter. Und das tauschst du dann gegen deine luxuriöse Altbauwohnung mit dem 25 genau. Mit Balkon. Und du hast noch extra drauf. So sieht das ungefähr aus. Ist aber viel einfacher versteuerlich abzusetzen, stellt sich raus. Wenn du ein geteiltes Arbeitszimmer zu zweit hast, dann musst du dann immer beweisen, dass Martina, obwohl sie ja nicht dauernd bei dem Verlag arbeitet, wo sie arbeitet, andere Verlage gibt es auch, dass das wahnsinnig schwierig ist, dann aufzurechnen, wer wie viel davon von der Steuer absetzen darf überhaupt. Und aber wieso sitzt du es nicht einfach komplett? Untervermietet ist und der eine Arbeitsplatz ist ganz unaufgeräumt und der andere ganz aufgeräumt, wenn die Steuerprüfung vorbeikommt. Ganz abgesehen davon, dass die sagen so, und in ihrem Podcast haben sie doch gesagt, sie Idiot. Ich muss einfach raus hier. Auf Dauer. Also nicht aus der Familie, sondern aus dieser Arbeitssituation. Ja. Wir wissen schon, was du meinst, Stefan. Ja, genau. Die gehen mir auf die Nerven. Furchtbar. Sascha kann das ja nicht nachvollziehen. Ich hätte das nur gern andersrum. Ich hätte gern, dass die alle aus meiner Familie auszieht. Nehmt euch ein Büro, ihr Säcke. das nennt man Internat. aber ich weiß nicht, ob das zutrifft. Haben wir heute ein Thema oder sind wir am Freestylen? Wir sind gerade am Freestylen. Wir sind am Essen und wir gucken zu. Der Ton ist ein bisschen brüchig, deswegen stelle ich gerade alles ab und hoffe, es hilft. Ich habe einen sehr guten Ton von euch. Ich wollte gut, dann fangen wir doch an. Ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, mein tiefstes Bedauern zum Tod von Nils Kopbruch auszusprechen. Nicht, weil ich etwa seine Musik kannte, sondern weil sein Sohn mit Jack in den gleichen Kindergarten gegangen ist und er ein grundsympathischer Kerl war, den ich regelmäßig auf der Straße getroffen habe. In Stuttgart hat man natürlich nichts vom Tod von Nils Kopbruch gehört. Der ist doch der Hamburger Musiker und Künstler, der am 25.10.1965 geboren ist, oder? Das kann wohl sein. Das heißt, er war jünger als ich und ist friedlich eingeschlafen. Das tut mir leid, der sieht sympathisch aus. Das war ein ganz netter Kerl, ja, also... er ist auch jünger als ich und hat einen Sohn in der gleichen Kita gehabt und eine entzückende Frau dazu, ne? Ohne ist ja immer schlecht. Ja. Und dann stirbt so einer und gerade hat er mit Gisbert zu Knipphausen da irgendein medienwirksames Duo-Album aufgenommen. Das hat mir wieder zu denken gegeben und ich dachte wieder, tot, alter Schweinehund, wo soll das alles enden? Ne? Hölle, wo ist dein Stachel? Ja, genau. Woody Allen hat ja gesagt, angeblich auf die Frage, Mr. Allen, was halten Sie vom Tod? Meinte er, ja, ich bin dagegen. Er soll auch den schönen Satz gesagt haben, dass er nicht durch seine Werke unsterblich werden will, sondern dadurch, dass er nicht stirbt. Ja. Was ich sehr gut nachvollziehen kann. Das ist eine gute Idee. Von den Werken hat man auch so wenig. Ja, gut, Nils Kopbruch. Ich habe keine Ahnung, Rio Reiser oder sowas? Oder was hat der? Ja, der hat so, der hat im Prinzip Amerikaner mit deutschen Texten gemacht. Okay. Der war, Fink war seine Band, mit der er bekannt wurde. Okay. In den 90ern. Habe ich auch mal irgendwo auf einem Plakat gelesen. Mhm. Und ja, und der hat aber jetzt schon seit langem Solo eben gespielt und gerade, wie gesagt, medienwirksam mit Gisbert zu Kniphausen ein gemeinsames Album rausgebracht. Und auf einmal stirbt er. Und die Todesursache, ich weiß nicht, steht sie da, wo du gerade liest, Stefan? Da steht Friedrich eingeschlafen. Entschuldigung, man soll so her, aber man soll über die Toten ja nichts Böses sagen. Ich habe auf seiner Seite nachgeguckt, nicht in einer frei verfügbaren Enzyklopädie im Internet, ja. Wo es vielleicht dann drin steht, keine Ahnung. Ja. Aber in dem Alter ist es ja normalerweise irgend so eine fiese Krankheit, ne? Möchte ich denken. Ja, aber nicht so schnell. Also das müsste man ja dann irgendwie, also das klingt dann irgendwie sowas wie eine richtig fiese Krankheit. Gehirnblutung, Herzinfarkt, irgendwie sowas in der Richtung, ne? Also sonst. Also es gab keine Vorerkrankung oder was? Nee, also der war ja gerade irgendwie auf Promotour für sein neues Album, dachte ich eigentlich. Mhm. Naja. Und gut. Galerie hat er auch gehabt. Ja, auch hier direkt um die Ecke. Wie gesagt, ich habe ihn ja täglich auf der Straße getroffen. Okay. Ja. Finde ich immer wirklich seltsam, wenn Leute sterben, die jünger sind als ich. Ja. Also das ist dann doch immer so ein bisschen... wenn wir beim großen Sie sind gestorben Rundschlag sind, möchte ich dann auch... diese Woche ist Wolfgang Menge von uns gegangen. Ja. Wir haben über das Millionenspiel mal gesprochen. Das ist übrigens komplett verfügbar auf YouTube jetzt. Super. Immer mal wieder. Und das war so ein Ding, wo ich dachte so, also es gibt das eine Ding, wo ich seltsam berührt bin, wenn Leute sterben, die jünger sind als ich, und dann gibt's das, wo ich denke, der ist schon seit 10 Jahren tot. Ja. Und dann höre ich, jetzt ist er gestorben. Ich weiß, den Moment hatte ich bei Frank Frazetta. Ich muss zugeben, als ich den Podcast damals mit euch gemacht habe, ich dachte, er wäre schon tot, und war ganz froh, dass er noch gelebt hat, und dann kurze Zeit später kam eins zum anderen. War's das denn? Ja. Mhm. Aber ich finde, ich habe zum Beispiel, zum Beispiel heute erfahren, dass Juppie Heestes gestorben ist. Er ist gestorben. Und zwar am 24. Dezember 2011. Und ich dachte mir noch, als Abonnent heißt Abonnent. Das. Abonnement. Ja, als Taz-Abonnement. Hätte ich das eigentlich mitkriegen müssen, weil die Taz jedes Mal vor seinem Geburtstag jetzt nicht schlapp machen, Jopi, auf der Wahrheitsseite geschlagzeilt hat. Mhm. Aber dann habe ich gesehen, ja, da war ich ja natürlich in England und habe die Taz entsprechend nicht gelesen. Ah, naja. Ja, so ging mir das bei Loriot. Also vor ein paar Wochen schalte ich abends den Fernseher ein und auf Arte läuft Loriot rauf und runter und oder war es Dreisat, irgend sowas. Und ich sage zu meiner Frau, ich glaube, Loriot ist gestorben. Das war aber sein erster Todestag. Ah, okay, ja, der war wohl schon. Übrigens dazu noch, du sagtest vorhin, über die Toten soll man nur Gutes sagen. Nichts Böses, glaube ich. Ja. Die Mortu ist Nil Nisi Bene. Mhm. Da steht ja Bene im Adverb. Ja? Das heißt, es heißt nicht Bonum oder Bonus, das Gute, sondern Bene auf gute Weise. Das heißt, du kannst sagen, was du willst. Du musst es nur trefflich formulieren. Er war das coolste Arschloch, der jemals diese Welt beschissen hat. Das weiß ich deshalb so genau, weil darauf eigentlich die Grabrede, die ich für meinen Vater gehalten habe, wesentlich aufgebaut hat. Oh mein Gott. Okay. Ja, ich dachte, es käme jetzt irgendwas über deinen Lateinlehrer, der sichere Bereich. Und er sagt, es heißt nicht Klein Bene, sondern Klein Bonum. Oder sowas in der Art. Keine Ahnung. Ich kann ja kein Latein. Ja. Mein Sohn fragte mich neulich, wie die Lateiner das wohl ausgesprochen haben früher. Und das war bestürzt, dass ich ihm das nicht sagen konnte. Oh Gott, Papa weiß was nicht. Das Verhältnis von Vätern und Söhnen scheint ja vor allem daraus zu bestehen, dass der Sohn immer mehr merkt, dass der Vater eigentlich nichts kann. Ich stamme von einem Idioten. Was macht er da eigentlich? Die meisten Sachen, die er mir erzählt hat, sind einfach das Blau vom Himmel runtergelogen. Die Römer hatten noch gar keinen Film. Die Blätter werden gar nicht im Herbst abgehängt und ausgetauscht. Ja, genau. Was übrigens einer der Gründe ist, warum ich immer fand, dass bei Calvin und Hobbes der Vater so eine tolle Figur ist, weil der Vater, wenn man so mitkriegt, dass der Vater eigentlich Calvin in alt ist, also der denkt sich ja auch immer, es gibt eine wunderbare Szene, wo er eben erklärt, wann die Welt von schwarz-weiß farbig geworden ist. weil Calvin wissen will, warum es Schwarz-Weiß-Filme gibt. Und er sagt, es gibt eine bestimmte Zeit, da war alles, also die Römer, da war alles farbig und dann gab es aber eine Zeit, wo es auf einmal alles Schwarz-Weiß war. Zweiter Weltkrieg vor allem, ja. Und Calvin geht so zweifelnd weg. Ist aber auch seltsam, man ist ja so dran gewohnt, dass Sachen Schwarz-Weiß sind aus dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt, Absolut. Wenn du bei ZDF History einschaltest, sind die Dinger ja immer, wir haben einen Farbfilm gefunden, dann guckst du das an, denkst so, total gefaked, voll gefaked. Aber die hatten letztens sogar so Filme aus dem Ersten Weltkrieg, die sie nachkoloriert haben. Das finde ich, ja stimmt, da habe ich auch was von gesehen. Erster Weltkrieg interessiert mich momentan ziemlich stark, finde ich. Vielleicht deshalb, weil es vom Zweiten Weltkrieg diesen wahnsinnigen Informations-Overkill inzwischen gibt. Ja. Also vor allem Hitlers der erste Adventskalender. Von Guido Knopf. Ja. Ein anderes Ding, über was ich mich ärgere im Fernsehen, ich muss das jetzt mal thematisieren, vielleicht, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Wenn man in einer Gegend lebt wie ich, nämlich im Schwäbischen, dann fängt man über die Jahre tatsächlich an, sich mit dem Schwäbischen anzufreunden, ja, irgendwie. Also es ist ja so eine, man hat nie geplant, da hinzugehen und dann nach einer Weile findet man ja schöne Ecken und gute Sachen und sowas. Und dann stellt man fest, dass der Tatort, der in Stuttgart spielt, immer mindestens einen drin haben muss, der ultra blödes Schwäbisch spricht. Und zwar, es gibt immer einen, weißt, der ist halt der Leichenbeschauer, ja, der spricht halt so wie ein Wengerer. Und dann gibt's aber dann letztes Mal die Staatsanwältin Natalia Wörner, die dann so reinkommt und sagt, aber ist es nicht so, dass dieses und so ist? Ich kenne zufällig, meine Schwägerin ist Richterin hier und die kommt nicht aus Stuttgart, sondern mehr von der Alp, wo man mehr so das Schwäbische so spricht, wenn ich es richtig erinnere. Die spricht komplett Hochdeutsch, wenn die im Beruf ist. Da hat die überhaupt kein Problem mit. Mit ihren Eltern kann sie ganz gut Schwäbisch sprechen. Und es gibt's seltsamerweise nur in den Südtatorten. Also in dem Tatort in Hamburg spricht nie jemand so. Das hast du da nicht. Auch in dem sächsischen Tatort ist auch keiner dabei, der so das gibt's nicht. Das gibt's in Schwaben. Und in Baden, also der Mannheimer Ludwigshafener Tatort, ist auch ganz schlimm, da kommt er unten im Saarland. Da muss immer jemand rein. Warum ist das so? Ich prangere das an. Es ist komplett scheiße. Die Menschen sprechen nicht so. Und sie sollten nicht so sprechen im Krimi. Was ist eure Meinung dazu? Interessiert euch nicht, ne? Doch. Ich finde es ganz interessant. Ich finde, das hat, also gerade im Saarland-Tatort, ich glaube, da ist es, na, das ist der Kommissar, der war vorher, der Sohn von Heinz Sidekick, ne? Ja. Der war vorher Sidekick und ist jetzt zum Kommissar aufgestiegen oder sowas, ne? Ja, das finde ich okay, wenn der Kommissar das macht und das Problem ist, ich kann es nicht nachvollziehen. Du hast im Berliner Tatort so einen Dicken mit so einem Rautenpullunder. Ja, genau. Am Berliner, und ich finde, das passt, also das ist gut gesetzt da. Der kommt mir auch so vor, als ob Berliner so sprechen. Aber der Saarländer spricht wie ein Saarländer auch. Oder nicht? Das weiß ich jetzt nicht, das kann ich nicht nachprüfen. Ich kann es nur bei den Schwaben nachsprechen. Sogar der furzlangweilige Tatortkommissar, den wir vorher hatten, wie hieß denn der? Äberle, Weiberle? So, irgendwas. Häberle. Bienzle, genau. Der hat ja auch so einen Gehochdeutsch des Schwäbisch gesprochen. Also so, man muss immer merken, das kommt von daher, weil wir sind ja winzig, weil wir sind ja in einer winzigen Stadt, ja, Stuttgart, ja, schon scheiße. Das muss man irgendwie mitkriegen, aus ich weiß nicht was für einem Grund, aber gleichzeitig muss es so hochdeutsch sein, dass es jeder versteht, weil sonst müsstest du es ja untertiteln. Ja. Ja, aber das ist auch das gerne, Ding. Ich mag das auch gerne, wenn ich Leute nicht verstehe, wenn du einfach, entschuldige, dass ich dir da so dazwischen, aber du kannst ja ruhig eine dialektaffine Person da drin haben, die du dann einfach nicht verstehst. Aber das geht natürlich nicht. Naja, es ist ja beispielsweise bei den Wiener Tatorten mit einem der Krasnitzer. Mhm. Da wären ja die ein oder an der einen oder anderen Stelle Untertitel durchaus angebracht, mal. Gö. Ja, aber aber ich wollte noch mal, Nathalie Werner, spricht die denn nicht wirklich Schwäbisch? Ich habe keine Ahnung, ich kenne es nicht, aber wenn sie es tut, dann hat ihr irgendjemand gesagt, sprich Schwäbisch, aber sprich so, dass sie es auch noch in Hamburg verstehen, weil die sind da ja so doof, ne? Hm. Ja, die ist in Stuttgart geboren, ja, aber wie sie gesprochen hat, hörte sich das nicht so an, als ob sie weil, also gerne wer mal viel Stuttgarterisch in verschiedenen Großstädten gelebt hat, wo man mehr oder weniger Dialekt drumherum spricht, wird feststellen, dass die Leute in der Stadt alle dialektfrei sprechen. Ja, deswegen macht es überhaupt keinen Sinn. Ich meine, wenn der Tatort dann irgendwie auf der Schwäbischen Alb spielt, in irgendeinem Kaff oder so, ja, da können von mir aus dann alle Schwäbisch sprechen, aber so ist es halt immer so. Also du merkst es. Aufoktroyiert, gezwungen. Du merkst es immer daran, dass die Schauspieler die Endungen aussprechen. Verstehen Sie, wir sind in diesem Weinberg hineingegangen. Und Sie sind ein schlimmer Mann. Genau, gehen Sie fort, Herr Kommissar. Oder wenn Sie das nicht tun, bringe ich Sie aufs Präsidium. Ja, diese Scheiße. Kann irgendjemand mal im Tatort, und vielleicht sollten wir das mal verlinken irgendwohin, kann ich irgendwann einer von den Redakteuren sagen, dass so ein Kommissar sagt zu dir nicht, dann nehme ich sie mit aufs Präsidium, weil dann sagst du so, ja und, dann fragen sie mich halt da. Ich meine, das ist ja, der Unterschied ist der gleiche. Also solange sie mich nicht in Untersuchungshaft nehmen, reden wir nur wie zwei erwachsene Menschen miteinander. Ja. Aber das ist halt so ein Ding, immer kommt dieses Ding so, ich kann sie auch mit aufs Präsidium nehmen. Ja, aber die Sache ist ja auch, dass Zeugenaussagen ist es freiwillig. Also du musst ja nicht mitkommen. Da muss er sich erst irgendwas besorgen halt. Ja. Und dann warum nicht? Also man kann ja auch einfach, aber dann müsste man ja den Fall schreiben, das ist wieder... Also rein rechtlich gesehen musst du nicht mehr in das Röhrchen blasen unbedingt. Das stimmt, dann haben sie aber das Recht, dich mitzunehmen und eine Blutprobe anzunehmen. Genau, dann müssen sie aber beim Staatsanwalt bla bla bla, damit sie dir Blut abnehmen. Und dann sagt der Staatsanwalt, ich weiß nicht, ob ich das in Ordnung nehmen kann. Also ich find's nervig, weil... Die Vielfalt der Dialekte in Deutschland ist sehr interessant. Man kann da was draus machen. Also so dieser Hannoveraner Hochdeutsch-Dialekt, den der in Münster spricht, also so richtig Hochdeutsch, der Börne, ja, das kommt ja gut an. Ne? Das ist ja auch so ein Ding. Der macht er ja so. Aber das ist verständlich, es ist auch in der Figur gut angelegt. Ich finde es immer blöd, wenn ich eine Figur habe, die eine Staatsanwältin, die schwäbisch schwäbelt und aussieht wie Natalia Werner, ist disqualifiziert, automatisch. Ja? Schöne Frau, ja, und wenn sie den Mund aufmacht, dann hört sich das so an. Das ist Quatsch. Ja. Das ist Blödsinn, ja. Also, okay. Und es hört sich nicht so an, als ob sie die ganze Zeit so redet. Also lass es doch lieber bleiben. Das tut ja auch kein realer Mensch in der Großstadt. Also ich habe eigentlich aber eher das andere Problem. Also wenn wir bleiben mal beim Tatort und nehmen wir mal Ludwigshafen. Also Kopper und wie heißt sie? Die andere, ne? Die Frau. Die andere. Genau, Ulrike Dingsbums da. Volkatz. Genau. Ich weiß nicht mal, wie die heißt. Lena Odenthal. Lena Odenthal. Tee verschüttet sogar. Naja, na gut. Also die sind wahrscheinlich irgendwie... aus Köln und Berlin, und zwar gleichzeitig. aber da fehlt mir eigentlich das Lokalkolorit eher. Da gibt es auch, ähnlich wie im Berliner Tatort, diese sympathische Bürohilfe Ende 40, die dann so das Pelzische reinbringt. Ah ja, was mache man jetzt? Alter, jetzt sind wir ja... Ne? Und ich finde das eigentlich eher zu wenig oft. Naja, das sage ich, also wenn es echt ist, dann finde ich es großartig, aber dann zieh es durch. Also wenn du jetzt, wir haben jetzt im Stuttgarter Tatort Richie Müller, der Ich glaube, kein Schwabe ist. Seine Legende ist so angelegt, dass er aus Hamburg kommt, zumindest im Tatort. Der Typ, mit dem er zusammenarbeitet, ist offensichtlich jemand, der aus Stuttgart sein soll. Der spricht aber Hochdeutsch. Seine Frau sagt aber auf dem Parkplatz zu ihm im vorletzten Tatort, da sehen sie irgendwie ein großes Auto, und dann dreht sie sich zu ihm um und sagt, ha, so eine Karre hättest du auch gerne, gell? und er steht so da und sieht so aus, wie wenn... Sag mal, Alter, was redest du eigentlich für Gottes-Zeug? Ja, Kameranervosität oder was? Wenn du kannst sowas ja super machen. Du kannst da, ich sehe das ja durchaus in amerikanischen und englischen Produktionen, dass da durchaus mal ein Schotte drin vorkommt, der halt einen schottischen Twang hat. Oder ein Texaner oder sowas. Texaner, ja. In diesem Ding mit Kara Sedgwick, was du uns mal empfohlen hattest, war das nicht sie, die so südstaatenmäßig gesprochen hat, Eckart? Ja, The Closer. The Closer. Ja, yeah, genau. Ich finde es super interessant, aber es sieht immer so aus, als ob man es dann doch nicht machen will. Und ich finde, so halbe Sachen sind immer blöd. Also entweder dann gar nicht oder voll. Aber ich muss sagen, meine Tatortzeit ist eine weite Zeit lang zurück, aber die einzigen, die ich mir damals geben konnte, waren die Kölner und die Leipziger Tatorte, weil ich die anderen alle total hacke doof fand irgendwie. Ja, wobei die Kölner Tatorte inzwischen auch sowas von hacke blöd sind inzwischen, weil man einfach alles guckt. Also die Stuttgarter sind eigentlich... Köln ist Schink und Ballauf, ne? Ja, also das ist inzwischen auch sowas von gegessen einfach. War früher aber mal ganz gut. Früher, aber Jahre her. Also der Münsteraner ist tatsächlich so ein Ding, wo du sagst, ja okay, das ist die leichte Unterhaltung am Abend, das funktioniert die meiste Zeit recht gut. Ganz schlimm ist dieser, ist der aus Bremen mit dieser blonden Burda-Frau? Ja, ja. Kräumann? Da ich auch mal reingezappt. Nee, nicht Kräumann. Nee, die heißt nicht, aber die... Ach so, du meinst die Furtwängler? Die Furtwängler, ja. Oh, die, wenn die steht ja immer, der Kleiderständer, und macht ein wichtiges Gesicht. Die guckt immer, als ob gerade alle Kinder um sie herum gestorben sind. Ja. Und das ist so ein... Ich kapiere auch echt nicht... also das Ding bei Tatort ist... Also die Qualität an einem Tatort, finde ich, und das ist natürlich genau die Qualität, die der Fernsehsender nicht haben will. Der Tatort ist ein komplett verschnarchtes Konzept. So, da ist ein Mord passiert in Stuttgart oder ich in Kassel oder in Wolfsburg, ja, und dann gehe ich hin und dann ist der Kommissar und dann guckt er sich das an und sagt so, ja, jetzt schauen wir mal, wie wir den Fall lösen können. Kommen Sie mal aufs Präsidium. Genau. Ich finde es ein Vorteil, weil das ist eine sehr deutsche Sache. Deutschland ist nicht von der Anlage her der deutsche Beamte, den ich so kenne, und ich habe ab und zu mal ungewollt Kontakt mit der Polizei. Die sind meistens freundlich, wenn sie mich treffen. Hier im Haus gibt es Menschen, die manchmal Probleme mit der Staatsgewalt haben, und dann kommt ab und zu mal die Polizei vorbei. Ach so, okay. Und, alles sein können. Und wenn dann niemand da ist in den betreffenden Wohnungen, dann wird bei uns geklingelt, ob wir, kriegst du so ein Foto hingezeigt, haben sie diesen Menschen schon mal gesehen und so Zeug. Und das sind Leute, das sind ganz normale Leute, die machen auch nur ihre Arbeit. Und das ist ja das Interessante am Tatort und an dem, wie die deutschen Krimis vorgehen. Also der Kommissar war schon so, der macht seine Arbeit. Der Alte macht seine Arbeit. Derek war der Einzige, der anders war. Der hat seine Arbeit machen lassen und so lange die Leute angeguckt, bis sie gestanden haben. Aber das war auch irgendwie seine Arbeit. Ja. Was wir nicht haben, ist so diese CSI-Nummer mit guck mal, wie die Kugel durch die linke Lungenhälfte rauf in den vorderen Frontallappen reinfliegt. Dinger. Ja. Und es würde auch nicht passen. Ja, oder Columbo. Also immer wenn es versucht wird, sieht es aufgesetzt aus. Ja. Und ich finde, es ist eine Qualität, und die kann man betreiben einfach. Und da würde es halt auch dann durchaus passen, wenn man sagt, naja gut, wir haben halt da Kommissare, die sprechen halt Hessisch, ja, die Frau Sawatzki, ich möchte ihr immer wieder beim Atmen zugucken, aber Hessisch war sie nicht. Nee, aber ja, das da hast du recht, das ist schade. Interessanter Tatort eigentlich, der Frankfurter Tatort mit der Sawatzki, weil der war so, der war schmutziger und düsterer als die übliche Kost, und es war diese tiefe Tragik gerade in ihrer Figur. Sie hat ja immer die Arbeit gemacht für diesen Vollarsch, ja, der den sie total geliebt hat und der sie komplett immer abglitschen hat lassen. Ja, das Problem beim Frankfurter Tatort fand ich, dass sie die Rolle von der Sawatzki am Ende komplett an die Wand geschrieben haben. Also die letzten drei Tatorte aus der Reihe, da hast du das Gefühl gehabt, also Zwangsjacke. Echt. Die war kurz vor Einweisung einfach. Das wurde sehr psychotisch. Ja, ja. Und also ich glaube, es fing bei dem an, wo sie dann versucht, eine Tango-Meisterschaft mitzumachen. Oder so, ja, okay, gut, naja, lassen wir mal gehen. Aber ja, und das ist halt nicht Tatort, dass der Ermittler so leidet, wie Andrea es musste in diesem. Naja, ich weiß nicht, leiden kann. Wenn du jetzt einen draus machen, wenn du sie jetzt wirklich in die Klapse tun würdest, also weil du einen Plan hast und sagst, wir machen die lösten Fall in der Klapse als nächstes, ja, würde ich sagen, super Sache. Also dann hast du ja eine Legende, dann hast du einen großen Bogen aufgemacht und die Figur hat nicht nur in einem Tatort eine Entwicklung, sondern überspannenden Bogen. Ja. Und das wäre dann schon auch interessant. Aber so weit geht man dann ja auch wieder nicht. Ne? Mhm. Also das ist ja dann, also. Und dann hast du die Furtwängler, neulich habt ihr den gesehen, da hat sie ihr Handy, da hatte sie ein Techtelmechtel mit einem Typen und hat ihr Handy im Hotel verloren in der Bettritze. Das soll ich abnehmen, dass die Frau Furtwängler irgendwo was vergisst. Die sieht so analretentiv aus, ja. Die hat doch eine Strichliste, wenn die das Zimmer verlässt, Mann. Die hat doch eine Inventurliste für ihre Schamhaare. Und ich soll das dann hinnehmen, dass das so ein Amour fou, ein Moment der Wildlust, ja, danke, Alter. Aber ich finde, also das Lustige finde ich eher in den Schimanski-Tatorten, dass die eigentlich sehr fiktional sind, aber trotzdem noch authentisch wirken irgendwie gleichzeitig. So, weil wenn du so diese Schimanski-Sachen nimmst, dann ist es so quasi, wenn man dieses amerikanische Gangzeug sonst irgendwas auf Deutsch übersetzen würde, dann wäre es, glaube ich, Schimanski irgendwo. Ein bisschen. So, man hat immer mit so Halbweltgestalten zu tun und irgendwelche Informanten und sonst irgendwas. Das sind alles so Schimanski-Zutaten, aber es kommt trotzdem total authentisch und so richtig. Ja, aber das ist ja auch ein Ding, der das dann komplett, also das als Tatort anfing, aber dann komplett rausfiel und ein eigenständiges, naja, nicht Genre, aber eine eigenständige Serie wurde und zum Schluss auch gar nicht mehr Tatort hieß, glaube ich, ne? Mhm. Und das ist ja Schimanski dann, ja. Ja, Schimanski, ja. Da gab es sogar einen Kinofilm dann, ne? Zwei. Ja. Oder zwei. Das ist für unseren Schimmi ein ganz besonderer Krimi. Ja. Faust, Kohle, fällt nach oben. Alles, das kannst du von mir aus. Doch, gib zu. Zart, ganz zart. Jetzt werde ich rot gleich. Ja, ich auch. Dass man sich an sowas noch erinnert. Ja. Die Schimanski, muss ich sagen, ich bin überhaupt kein Götz-George-Fan, aber ich habe ihm das immer abgenommen. Absolut, eigentlich. Also absolut. Wenn man es jetzt wieder sieht, muss ich sagen, sind die relativ schlecht gealtert. Das liegt natürlich daran, dass man dauernd irgendwelche Leute in Leggings und Moonwash-Jeans und aber das blöden Matten langsam haben. Auch wieder. Und dass Götz-George bei Wohnungsdurchsuchungen auch gern mal 3 Sekunden zu lange einen großen Karton Paroli in der Hand hat. Es gibt aber auch, glaube ich, einen Tatort, wo er sich als Kellner verkleidet und so, nur du da völlig aussteigst einfach. Er steigt okay in die Kleidung und du steigst aus. Das kann ich mir vorstellen. Ja gut, also das ist ja im Grunde so ein Western Topos, der da bei Schimanski gefahren wird, ne? Also ja. Ich komme oder Gangster, also irgendwie ist um den. Ich denke schon Western, er ist schon der Sheriff. Das säubert, ne? Ja, gleichzeitig, ich glaube, es ist auch insofern Western, als er doch sehr in der Stadt verwurzelt ist. Also er wird ja als einer beschrieben, vor dem die Leute auch, die da sowieso wohnen, also die guten Ruhrgebietler, also als der Menschen, ja, die Respekt und so, die verstehen den, ja. Der macht seinen Job, der macht den richtig, der ist auf unserer Seite. Das ist ja auch immer so ein Ding, wo du bei Krimis sofort aussteigst, wenn grundsätzlich immer 3 Jugendliche werden von einem Kommissar kommt auf 3 Jugendliche zu, sagt, Leute, sag mal, der Andi von nebenan ist tot, wo warten ihr gestern Abend um 9? Und 20 Euro geben dir 1000, dass einer davon sagt so, willst du uns das in die Schuhe schieben, hä? Das ist nicht geschrieben, das ist einfach nur hingeklebt, das ist Copy-Paste, das hast du 50 Millionen Mal. Willst du mir jetzt in die Schuhe schieben, ey? Und sag dem Bullen gar nichts. Sag mal, aber die Furtwängler ist Bremen? Ich dachte, die wäre Hannover auch, oder? Du, ich gucke jetzt glatt mal nach. Bremen ist, so doch, viel. Ist doch Maren Kräumann, oder wie die heißt. Furtwängler ist jedenfalls irgendein NDR-Ding. Ja, ich glaube, das ist Niedersachsen. Weil die ist auch mal in der Ostsee irgendwie wie gewesen. Rollen. Tatortkommissarin Charlotte Lindholm in ganz Niedersachsen. Vorwiegend auf dem Land. Charlotte Lindholm, genau, dann noch so ein Astrid Lindgren-Name. Ja, ja, ja, natürlich. Alter. Und dann natürlich sie in ihren Prada-Dingern, naja, das ist wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, was die trägt, aber dann immer schön aufs Land schicken und so. Ja, ja. In ihren Kamelhaarmänteln und Stimmen. Ja, ja, ja, genau. Dann habe ich mir schnell meine Barbour-Jacke angezogen und bin dann rausgegangen. Und ermittelt. Meine Ägel-Gummistiefelchen. Was haben wir denn noch? Dann haben wir noch Axel Milberg in Kiel. Milberg, habe ich ja, ich mag den Milberg gerne, den sehe ich gerne, aber da ist immer so die Tendenz, ach stimmt, der hat jetzt Sibel Kikeli, der, oder Kikeli, die, die, ja, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube nicht, dass die eine gute Schauspielerin ist. Ich widerspreche dir jetzt spontan, weil ich habe gerade einen Tatort mit den beiden gesehen, der war granatenscheiße. Ja. Der war von Fred Breinersdorfer natürlich geschrieben, der granatenscheiße schreibt. Bekannt geworden durch Der Kammermörder, für den er wahrscheinlich den Deutschen Filmpreis, den Grimme-Preis und das Bäckerinnungsbrot bekommen hat. Das war so eine Barschel-Nummer, die sie da mitgemacht haben. Ach so, ja, habe ich reingeguckt, ja. Barschel war der rote Hering an der ganzen Sache. Mhm. Ich fand die Kikili ziemlich gut. Ich mag den Milberg auch gerne, aber ich finde, es geht bei dem manchmal so ein bisschen arg ins Gefühlige. So, er ist schon sehr am... Ja, man hat immer so den Eindruck beim Kieler Tatort, dass das sich auch deutlich nach Skandinavien orientiert wird. Ja. Und diese ganzen Henning Mankel düstere Psychobrühe so gerne mitgekocht wird. Ja, also ja. Da hat so an Stieg Larsson und so weiter. Ich gehe ja nicht mehr nach Ystad, da nach Südschweden. Was da an Leuten umgelegt wird, wenn du dir den Wallander anguckst, so über die Wallander-Serie hinweg sind in Südschweden. Die Hälfte aller Schweden stirbt in dieser Stadt. Und auf welche Weise? Ja. Das ist ja schlimm. Da wird auch fast schon mal, ich habe mal einmal gesehen, ist da fast ein Atomkraftwerk kaputt gegangen, sogar weil da Terroristen waren. Also irgendwie so, Schweden, dolalala, ich habe ein Haus, ein kommt da buntes jetzt genau Milberg, dann haben wir den, habe ich jetzt gerade tatsächlich verwechselt. Ich dachte, das wäre ein Tatort, aber es ist Polizeiruf 110, Matthias Brandt, der den Münchner Kommissar spielt. Der hat einen sehr guten ersten Fall und danach wurde es so ein bisschen. Matthias Brandt ist mir manchmal ein bisschen arg selbstgefällig. Der ist so. Ja, das haben sie in die Rolle aber reingebaut zumindest. Ja, ja, klar, ja, es stimmt schon. Fand ich okay. Also das die Münchner, ne? Die Münchner haben wir da, unsere beiden, den Jugo und den anderen. Ja, die kann man ja mögen. Die also sind die meiste Zeit gut. Da ist es selten, dass man so denkt. Also genau, der Barschel-Tatort, ich erinnere mich jetzt auch, ja, den haben wir auch. Da habe ich irgendwie alle zwei Sätze gesagt, was ist denn das für ein scheiß Drehbuch? Das ist ja kompletter Kack. Das war unfassbar. Vor allem, unglaublich. Die stehen da rum, labern Infotext. Ja, eine Exposition an der anderen und es wird immer verstiegener. Und da du ja von vornherein weißt, das Problem bei dem Ding ist, dass sie haben neue Fakten zum Fall Barschel und es kommt raus, dass Axel Milberg damals in der Untersuchungskommission auf Seiten der Polizei mit dabei war. Also er hat natürlich, du brauchst ja immer einen Andings da. Sascha ist gerade vor Langeweile gestorben. Ja, ich habe hier Schwarztee, ich werde nicht einschlafen. Genau. Keine Sorge. Und da du ja natürlich weißt, dass die in einem Tatort nicht auf einmal aufmachen werden, wer Barschel ermordet hat, selbst wenn sie es wüssten, weil dann würde es überall rumstehen. Im Tatort wird verraten, wer Barschel ermordet hat. Weißt du, dass das ganze Ding ein roter Hering ist und dass es nachher halt die Fernsehmoderatorin war. Es war übrigens die Fernsehmoderatorin für alle, die es erst in den dritten Programmen sehen. Es war die Fernsehmoderatorin. Aber was Barbara ist Auer, glaube ich, ne? Oder? Der beste Tatort und das beste Tatort-Team, was würde ihr sagen? Ja, Münster ist natürlich schon sehr Comedy, das ist schwierig, also die ruhen sich da oft so ein bisschen drauf aus. Das ist das Problem bei Münster, würde ich sagen, ja. Ich fand der Hamburger Tatort mit diesem Undercover-Agenten. Ah, ja, ja, mit links hier, wie heißt der denn? Cem Bartuk. Cem Bartuk, ja. Cenk Bartuk. Cenk, genau. Cenk, okay, whatevs. Ich fand Cenk. Der Typ hat gut geschauspielert, es war gut gefilmt, die Drehbücher waren vollkommen manischer Dreck. Aber das ist halt die Legende von dem Typen war unglaubwürdig wie Sau. Und dann ist er am Ende, glaube ich, auch noch gestorben. Also ist man mir zu sehr auf Event gebürstet alles. Ja. Das fiel einfach komplett aus der Reihe auch. Aber jetzt kommt ja Till Schweiger und alles wird gut, Stefan. Ja, super. Keiner reagiert. Wer ist dieser Till Schweiger, von dem wir immer sprechen? Ich habe keine Ahnung. Weiß nicht, wo Alesia liegt. Genau, es gibt keine Alesia. Ich kenne keine Alesia. Ganz schlimm ist auch der Konstanzer Tatort. Hier, Eva Maria. Eva Maria Mattes. Oh, geh weg. Ich wollte jetzt die Guten hören eigentlich. Naja, man geht es ja so durch. Schlecht. Also die Münchner sind meistens ziemlich gut, muss ich sagen. Ich gucke die Münchner, also so nicht wegschalten tue ich bei den Münchnern eigentlich auf jeden Fall. Also ja. Von der Allgemeinqualität würde ich sagen, sind die weiter vorne. Der Leipziger Tatort ist in letzter Zeit komplett in die Unglaubwürdigkeit gerutscht mit der Simone Tomalla, die eigentlich ganz, ich fand die überraschend gut. Für das, aber die macht nur immer nur einen Gesichtsausdruck so. Ja. Was bei Zoolander Blue Steel halt. Genau. Saalfeld und Kepler, da ist dieser andere Typ mit dabei, nämlich der auch ein guter Schauspieler ist, Martin Wuttke. Aber ich finde, die Drehbücher sind irgendwie immer ein bisschen zu... der Wuttke muss immer da... So, ich war mal Alkoholiker und mit dir verheiratet und so. Aber das ist für mich eigentlich mittlerweile das größte Problem, dass die Drehbücher teilweise so schlecht sind. So. Sascha ist eingefroren, jetzt nicht mehr. Ja, nee, ansonsten so rein. Der Ludwigshafener Tatort, finde ich, hat auch was. Ich mag Kopper sehr gerne. Lena Odenthal, okay. Also der ist einer meiner Privataufreger, muss ich sagen, der Ludwigshafener Tatort, weil die Drehbuchstruktur, die da jedes Mal gefahren wird, bedeutet immer, dass Lena Odenthal eine persönliche Beziehung zu dem Täter oder dem Opfer oder beiden aufbaut. Die hat inzwischen mehr Beziehungen mit Leuten gehabt, als in Ludwigshafen wohnen. Bin ich ziemlich sicher, weil die ist, glaube ich, die längst laufende Kommissarin im Tatort inzwischen. Und es ist sowas von offensichtlich, jedes Mal, wenn sie an jemanden besonders interessiert ist, persönlich, wird es garantiert der Täter sein. Du brauchst überhaupt nicht mehr mitdenken. Es wird dir quasi verboten. Also ich finde den Kopper eine gute Figur, aber der hat zu wenig zu tun immer. Ich wünschte mir, der hätte mehr zu tun. Ich finde, in Erfurt gibt es ja auch einen Tatort. Henry Funk. In Mike Erfurt? Schaffert. Ja. Das ist aber lange her. Nee, das war noch zu DDR-Zeiten. Oder? Also es ist hier auf der Tatort-Seite. Ist es. Ah, okay. Die sehen auch sehr jung aus. Ritter und Stark in Berlin finde ich die meiste Zeit furchtbar aufgesetzt, aber ich mag den Boris Alimowitsch, der den Assistenten spielt, gerne. Der mag ich als Schauspieler. Welcher Assistent ist das hier? Naja, der zweite. Es sind ja immer zwei Kommissare. Der toll aussehende und der nicht so toll ist. Und der kleinere, sage ich jetzt mal. Also. Ja, ich dachte, der kleine wäre der erste und der große wäre der Assistent. Nee, der große ist der erste. Der hat sich ja zum Glück entwickelt. Ich weiß noch, wie der anfing, lief der immer mit Cowboy-Stiefeln rum und hat Country und Western gehört und so Macho-Sprüche von sich gegeben. Der Große. Ja, der Es gibt Ritter. Ja auch noch einen für Hamburg und Umgebung, sehe ich gerade. Wotan Wilke Möhring spielt Kommissar Thorsten Falke. Ah, okay. Welches wo war das denn noch, wo dieser junge Bayer irgendwie zu Besuch war? War das auch Niedersachsen oder sowas? Das ist aber jetzt auch schon wieder vorbei, glaube ich. Dieser, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Habe ich nicht auf dem Schirm. Nee. Gibt es eine Seite tatort.de wahrscheinlich, ne? Einfach. Das erste und bla. Ja. Da ist so eine deutsche. Wenn du tatort.de eingibst, kommst du tatsächlich da drauf. Okay. Es lädt jenseits lang und jetzt friere ich wahrscheinlich gleich wieder ab. Echt? Stefan, das war täuschend echt. Das ist der beste eingefrorene Mann, den ich kenne. Ja. So. Nee, ich denke, also meine Liebsten sind die ich am meisten wirklich dranbleib, sind die Münchner und die Münsteraner. Also alles, was mit Mühe anfängt. Okay, das ist mal ein Wort hier. Den Leipziger gucke ich meistens. Wobei ich sagen muss, also Tatort ist wirklich so ein Ding, ich schalte rein und bleibe ich dabei. Also es ist selten so, dass ich sage, heute Abend kommt Tatort, ich muss den dringlich sehen. Den Bodensee-Tatort tue ich mir jedes Mal an, aus Lokal, stolz, weil ich aber diese Kanzel, die ist so unerträglich. Es ist ganz, ganz furchtbar. Die immer ihren Assistenten abkanzelt. Ganz, ganz schlimme Sache. Schlimm. Ist meistens auch rasant kacke geschrieben. Das österreichische Team, also mit der trockenen Alkoholikerin, das ist aber, finde ich auch, da ergeben sich schöne Situationen. Das ist das mit dem krassen Erzähler. Ja, genau. Ja, sowas gucke ich immer an, weil ich dieses österreichische, ich kann nicht weg. Na, man muss, ja, das ist scheißen, das ist gut. Es ist halt charmant. Und Köln schalte ich jetzt inzwischen immer ab. Und Stuttgart gucke ich natürlich, weil ich immer sehen will, wie Stuttgart gefilmt wird. Ich finde es immer interessant, ob Stuttgart aussieht wie eine Stadt oder ein Dorf. Es wird nämlich immer unterschiedlich gefilmt. Ja, guck doch Avengers, wissen wir jetzt, wie Stuttgart aussieht. Da habe ich mich auch sehr gefreut. Die deutsche Großstadt mit kanadischem Einschlag. Und das ist es dann so ziemlich. Oh, der Menzinger kommt wieder, das ist ja schön. Aber nur als Gastrolle. Wer ist denn Luzern? Ach, Schweiz ist das. Nee, der Michael Fitz beim Münchner Tatort, der dritte Mann, der immer nur so nebenher vorbeikam, der ist dann irgendwann, ich glaube, in die Karibik gezogen oder sowas, haben sie ihn aus der Serie rausgeschrieben. Ich glaube, er wollte raus. Michael Fitz heißt der Schauspieler. Und oh, der Gott, jetzt eine Gastrolle. Kurt Wenglers, ich trage die Welt auf meinen Schultern und meine Rehaugen haben Schlimmes gesehen. Aua! Meine ist ja die Einzige, die alleine ermittelt, außer die Hamburg. Heißt so. Sabine Postel, ja. Oh, das ist die Bremerin, ne? Ja, das ist auch manchmal arg am Hanebüchenen entlang, was die so machen in Bremen. Aber manchmal klappt es richtig gut. Also die haben immer so die sozialkritische Komponente drin, wenn ich mich richtig erinnere. Und es kann mal gut gehen und es kann mal ganz daneben gehen. Ich kann mich an eine Folge erinnern, wo es um diesen Space Park ging in Bremen. Das ist ja ein komplettes Milliard. Ach ja, genau. Und das neue Team aus Frankfurt. Hier Joachim Kroll und wie heißt die Frau? Die ist nämlich... Das ist eine super lustige Figur und eine sehr... Nina Kunzendorf als Conny May. Und eine sehr talentierte Schauspielerin. Okay. Ich sehe ihr das an, dass du findest, dass sie eine sehr talentierte Schauspielerin ist. Ich meine aber in echt. Ja, nee. Mach das gut. Ja, die trägt absurde Klamotten und ist so ein bisschen... So ein bisschen hyperaktiv, hat auch irgendeine Diagnose und so, ist eine sehr, sehr schöne Figur. Die wird die Actionfigur sein zu Krolls. Ich bin nicht ganz so schnell bei der Sache, ne? Ja, Krol ist gescheitert, Krol ist Alkoholiker und natürlich. Und sie ist so ha, da, da, da, und sagt immer jedem auf den Kopf zu, was sie gerade meint und sagt hallo und so. Sehr schön. Also machen die ganz toll da, die jungen Leute. Hervorragend. Da sieht Simone Tomalla aus wie 13. Das ist, das ist echt hart, aber ist ja auch zu Tode geschminkt auf dem Bild. Das gehört sich so. Das ist sicherlich lustig für unsere Zuhörer, wenn wir hier gerade so ein bisschen einfach im Netz rum. Guck mal da, der aktuelle Ermittler. Ja. Andreas Kepler. Ja, wo wir gerade am Netz am gucken sind. Habt ihr mal was von einem Movie 43 gehört? Movie 43. Neulich bei Tiny Nibbles gab es den Trailer dazu. Nee. Der heißt das Movie 43 oder? Movie 43. Ich glaube, ich habe den Trailer davon gesehen. Das ist so 5000 Stars machen einen Episodenfilm, ne? 5000 Stars machen irgendwie einen lustigen Film, wo unheimlich oft Ficken gesagt wird. Ja, sowas, genau. Ja. Ich habe den Trailer gesehen und ich weiß, dass ich da so gedacht habe, ich glaube, den gucke ich nicht. Obwohl die lauter Leute drin so sind. So interessant, wenn ihr drüber sprecht, ehrlich gesagt. Tatsächlich, nee, ich habe es einfach überhaupt nicht einordnen können. Es waren wirklich alle Gesichter, die jemals in Hollywood rumgelaufen. Ja, also wirklich absolut jeder. Und gut, Episodenfilm aus 19 verschiedenen kurzen Comedy-Sketchen. Gut, den kann man sich irgendwann mal... Okay, das ist ja... Kentucky Fried Movie von Brad Ratner. Alles klar. Aber es ist wenigstens eine Episode von James Gunn drin, das könnte lustig sein, und eine von Griffin Dunn, das könnte auch lustig sein. Ansonsten gebe ich dem Ding nicht viele Chancen. In meiner kleinen Vorurteilsbibliothek. Ja, offensichtlich hatten die auch Probleme, das zu releasen. Also es sollte wohl schon 2011 kommen. Und dann wurde zu oft Fuck gesagt wahrscheinlich. Ja. Also ich bin... Andere Trailer, die ich gerade guckte, war Skyfall, der neue Bond finde ich rasant gut. Also ich bin gespannt. Jetzt, da er ja aufhören will, wird es auch die letzte Chance sein, nochmal was Vernünftiges draus zu machen. Wir haben, steht 1:1 bei gut und schlecht. Ich hoffe, dass da, dass das Ding gut wird. Ich, so wie der Trailer aussieht, aber könnte das so sein. Will auch also was für mich schon mal versagt hat, ich hoffe, dass er nicht gleich aufhört. Titelsong. Titelsong. Titelsong, aber das Ding ist... Der Titelsong ist okay, aber nicht berauschend. Ich weiß nicht, vielleicht braucht es noch ein bisschen... Ich war total neugierig, dass er sich eingefräst hat ins Gehirn. Okay, aber nächstes Mal vielleicht. Ich fand ihn etwas zu unspektakulär für einen wirklich guten Bond-Song. Ich fand's... Ich weiß nicht, hat mir einfach gar nichts gesagt, irgendwie so. Das war so. Naja, komm, also da werden schon die Shirley Bassey-Register gezogen. Ja, klar, aber das ist halt Shirley Bassey, war halt schon mal. Also. Zweimal. Dreimal? Siehst du? Ja, dreimal jetzt. Zweieinhalb Mindestens Mal sozusagen. Warte mal, Goldfinger, ja. Moonraker. Moonraker war auch Shirley Bassey. Ja. Ah. Und. Diamonds are forever. Diamonds are forever. So. Spy Who Loved Me war Carly Simon. Das war übrigens ein ganz, den finde ich immer noch super, den Song. Welchen? Nobody Does It Better. Nobody Does It Better. Ist auch cool. Absolut. Deswegen, also der sagt mir irgendwie gar nichts, der neue. Das ist irgendwie so eine Art Mischmasch irgendwie so. Ich habe den noch nicht gehört, ich kann nichts dazu sagen. Ich habe nur gemerkt, dass Adele ist eine Performerin, an der habe ich mich innerhalb von 3 Liedern tot gehört. Irgendwie so, hey, die hat ja eine super, super Stimme. Nächstes Lied gehört, die hat genau die gleiche super Stimme. Und nächstes Lied gehört und das war's. Ja. Aber das bin nur ich, das ist nicht unbedingt... Das sind wir zwei, Stefan. Genau, das sind wir zwei. Okay. Gut, aber sagen wir, seien wir ehrlich, wie die Bond Titelsongs, das letzte war leider auch scheiße, obwohl Jack White dabei war. Was war das letzte nochmal? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Jack White und Alicia Keys. Mit Alicia Keys. Und du hast es gehört, du hast es gesehen, die beiden konnten sich nicht ausstehen, da war überhaupt keine Chemie. Aber also ich fand den von Casino Royale sehr gut, muss ich sagen. Welcher war das? Das war You Know My Name. Von Chris Cornell von Soundgarden. Genau. Ich fand den auch große Klasse. Das war super. Das höre ich so auch sehr oft tatsächlich. An den kann ich mich jetzt gar nicht erinnern. Ich glaube, ich fand ihn nicht gut. Das kann sein. Das ist tatsächlich ist einer der letzten. Garantiert keiner, den du magst. Den letzten Bond-Song, an den ich mich wirklich gut erinnern kann, ist Die Another Day von Madonna. Die Echt? Another Day, aber da gab es noch keinerlei Erinnerung dran. Garbage hat auch mal eins. Ja, der war. Der hatte ordentlich Shirley Bassey Schmalz, aber nicht gekonnt genug. Da hatte die Sängerin, fand ich, einfach nicht genug Volumen, um. Ja, aber ich fand nicht, dass es so Shirley Bassey ist, sondern dass sie so ein bisschen ihr eigenes Ding gemacht haben. Mehr als Adele jetzt zum Beispiel. Naja, das Team von Adele hat natürlich den Auftrag gekriegt, dass es sich genauso anhören soll, wie Shirley Bassey möchte. Schon klar, also es gibt auch bei You Know My Name scheinbar 3-4 verschiedene Versionen, bis sie dachten, okay, jetzt ist es ein Bond-Song und so. Ja. Aber gut, es ist halt auch immer die Frage, wer sitzt da gerade und entscheidet, was hat der für einen Geschmack am Ende irgendwo. Und was sagt das Testpublikum und sonst irgendwie, keine Ahnung. Wobei, also ehrlich gesagt, ich gucke mir auch einen guten Bond mit einem schlechten Bond-Titelsong an. Keine Frage, aber es ist halt so dieses Drumherum. Also ich denke, man kann aus den Bonds auch immer sagen, Titelsong, der Vorspann, wie der gemacht ist, weil es ist ja mittlerweile so ein eigenes Kunstwerk bei den Bond-Songs und natürlich der Film selber. Ja, deswegen kann ich mich wahrscheinlich an Die Another Day erinnern, weil ich den Film klasse fand, aus verschiedenen Gründen. Okay. Zum Beispiel, weil er da in England gedreht wurde, wo meine Schwiegereltern wohnten, wo ich regelmäßig spazieren gehe um Weihnachten rum. Also ich fand die Bond-Girls mit Halle Berry, ne, irgendwie. Die Another Day? Ja, ist der mit Halle Berry. Tamahori, der fängt an mit dieser Surf-Sache in Nordkorea, ne? Ja, genau, er kommt in Gefangenschaft in Nordkorea, also da wird die Figur auch so ein bisschen gebrochen. Ja. Du hast so eine Foltersequenz, er kommt dann irgendwie frei mit langen Haaren und Bart und schwimmt durch den Fluss, hat nur einen Schlafanzug. Debrieft werden. Genau, muss debrieft werden und es ist alles so ein bisschen auf Kante. Auch war das nicht der Jubiläumsbond? War doch der mit dem Eispalast und so, oder? Ja, genau. Also Ja, da fand ich die Bond-Girls super, auf jeden Fall. genau. Und also man hat aber zwischendurch das Gefühl, dass da so ein bisschen das Geld für die Special Effects ausgegangen sind, weil da gibt es, ich glaube, wahrscheinlich auch die Echt? meisten Explosionen pro Minute, die es jemals im Bond-Film gab. Weil ja, es gibt später, als dieser Eispalast zusammenfällt und er surft dann wieder weg oder so, da sieht es teilweise ein Das bisschen war schlecht scheiße, aus. ja, das war mies. Das war so durchsichtiges CGI, Ja. das sah aus wie ein billiges Videospiel. Ja. Aber es waren unheimlich gute visuelle Ideen drin. Also mit dem Union Jack über London abzuspringen Nee, und dazu The absolut. Clash zu Das waren spielen und schöne so, Bilder drin das auf war jeden schon Fall. klasse. Der Bösewicht war auch super. Irgendwie Ja. diese Idee mit den Diamanten im Gesicht von dem zweiten Bösewicht war, ich fand schon gut. Also es war großer Aber ich muss Bond sagen, irgendwie. was mich total abgestoßen hat, war die Szene mit Madonna. Weil erstens mal dachte ich so, was will Das war diese. grauenhaft, ja. Ja. Wo man denkt, meine Güte, die Frau, es steht doch seit Ja. Jahrzehnten auf der Bühne. Kann die mal bitte 3 Minuten schauspielern? Erstens das. Ja, weil vor allem du wirst da so rausgeworfen, dass ich jetzt, was will denn diese alte Frau da? Ach, das ist Madonna. Ah, okay. Und dann siehst du halt Das Alter wäre irgendwie aber nicht auch so schlimm Pierce gewesen. Brosnan, der wie ein junger 20-Jähriger mit über 50 irgendwie da durchs Gegend hüpft und den Säbel schwingt. Und dann denkst du auch so, was macht der Depp da? Und ich weiß, das hat's überhaupt nicht, aber ich meine, du Ich glaube, ich musst muss mir den halt. nochmal angucken. Den habe ich im Kino gesehen und danach nie wieder. Deswegen habe ich da relativ wenig Erinnerungen dran. Aber ihr macht mir richtig Lust auf den Film. Ich muss übrigens sagen, jetzt, wenn Sascha meint, man kann ja bei den Bond-Filmen immer sagen, Titelmelodie, Titelsequenz und Titelsong, Sequenz im Film, ja. dass die Sachen das ausmachen, dann weiß man wirklich, dass Quantum Trost einfach wirklich ein Komplettausfall ist. Der Titelsong war scheiße, die Titelsequenz ist Dreck und der Film war sowas von dumm, Der so hat, also, unfassbar. ich Der war weiß, so richtig ja, vor allem das Problem war ja auch, dass provinziell, Casino Royale ein richtig guter Film war. Insgesamt einfach. Der hat richtig Der Spaß hätte sogar gemacht. kein Bond sein können und man hätte ihn Genau. gut gefunden. Das war eher das Problem mit Casino Royale. Da wurde natürlich Bond neu erfunden. Also, wir Ja, waren, du hattest. Pierce Brosnan hatte noch eine Portion Roger Moore in sich, so. Ja, das stimmt. Ich Ja, das fand, ist doch Pierce Brosnan komplett. war eh so ein Amalgam aus Connery und Moore irgendwie so. Ich fand den Ja. eigentlich so, dass den perfekten Schnitt irgendwie, Ja. wobei Ich fand Pierce Brosnan auch große Klasse und Daniel ja. Craig, also ein Bond, der sagt, geschüttelt oder gerührt, der dann sagt, sehe ich so aus, als würde mich Was das mich interessieren. interessiert. Schwierig. Ja, also nun. Ja, Nein, ich fand halt. das fand ich großartig. Also, Ja, fand es ist ich natürlich auch. so, Ja. Daniel Craig kann nicht das Augenzwinkernde. Das fehlt Nee, ihm. Und die das kann. Gewalt sieht auch einfach Er ist halt brutal der und Killer. Ja, er ist der gewalttätig pure aus. Kunst, der Killer. Und fand ich aber gerade passend für einen Relaunch von dem Ding, weil er ja quasi das erst lernen muss. Also ein Relaunch von dem Was Ding. anderes als töten zu machen. Zweitens ist es halt, fand ich, ging so ein bisschen in diese Romane zurück halt. Also er ist mehr der. Das war sehr an den Romanen Ja, man orientiert. könnte Er hat sagen, aber er. damit natürlich außer Kraft gesetzt, was James Bond immer war, nämlich Der Film James Bond, ja. Gewalt, ja, der Film James Bond, aber der macht ja nun wirklich den größeren Teil des Mythos aus. Das war Mittlerweile nämlich ja. Gewalt mit Augenzwinkern, also dieses, also komplett auf die Spitze getrieben Ja, aber von du hast. Roger Moore, der ja so steifbeinig daherstarkste und dann trotzdem irgendwie. Und dann trotzdem noch Ernst Stavro Blofeld im Rollstuhl in einen Schornstein fallen lässt. Naja, Aber aber du das hast ist völlig halt. recht, Eckart. Entschuldigung, kurz. Ja. Weil viele haben auch nach dem ersten Daniel Craig Bond gesagt, das ist für mich kein Bond-Film. Ich dachte, das ist eigentlich. Also für mich war es eigentlich ein perfekter Bond-Film, aber ich konnte es verstehen, weil es halt einfach der totale Bruch war mit dem, was davor war. Mit den Filmen Bond. Irgendwo. Ich denke, das Problem war, es war halt irgendwann nicht mehr vermittelbar. Also Brosnan, finde ich, hat wirklich einen guten Mittelweg hingekriegt zwischen, der konnte sehr brutal sein und trotzdem dann mal einen Augenzwinkern Diesen machen, ohne erste Gentleman-Witz, ja. Probleme. Genau, da blitzte der eiskalte Killer immer so mal Genau, auf, genau. aber dann war er wieder, Roger Moore, ja. aber das ist schwierig weiterzuschreiben, glaube ich, und zu vermitteln sowas. Ja, Und also ich ich fand's glaube, super. Craig war einfach da, wo auch der Zeitgeist war zu dem Zeitpunkt. Also Ja, ist ja, halt ja, irgendwie ja. nach Irakkriegen und diesem ganzen Informations-Overkill, den wir inzwischen haben und was wir alles wissen über Folterungen und den ganzen Kram, kannst du nicht mehr einen Geheimagenten erzählen, der den Martini, dem es wichtig ist, wie sein Martini geschüttelt oder gerührt ist. Weißt du? Ja. Also irgendwann schon wieder, aber nicht in dem Moment, wo du den neu startest. Ja, die Sache insofern ist auch, fand ich es sehr folgerichtig, das so zu machen. Nee, ich fand das auch durchaus schlüssig, das so neu zu launchen, ja. Also die Sache ist ja auch, dass dann irgendwann zum Beispiel mit True Lies dann auch mal richtig teure James Bond Kopien kamen und irgendwann kam ja dann die Bourne Serie, die ziemlich gut ankam und wo man dann auch dachte, irgendwie so, okay, jetzt da war schon folgerichtig, dass man dann Daniel Craig und das Ganze ein bisschen auf eine andere Schiene gezogen hat. Die Sache ist nur, dass ich fand halt Casino Royale, also normalerweise, wenn ich mir einen Bond-Film angucke, ich nehme nichts ernst und ich lasse mich davon halt irgendwie berieseln. Und bei Casino Royale war es halt ein Film. Nach langer Zeit mal wieder, ja. Und das Problem war, dass der so eine Fallhöhe erreicht hat, weil dann, als dann ein Quantum Trost kam, wo sie quasi wieder zurückging zu der Bond-Schiene vorher, wo Bond reinkommt, es gibt keine Chemie zwischen der Frau, weil sie gehen irgendwie miteinander ins Bett, weil es halt im Drehbuch steht und so. Und dann gibt's den Bösewicht. Und ich meine, selbst der Bösewicht war komplett daneben gemacht. Also es war so komplett daneben. Das war so wie gezielt und dann nicht die Zielscheibe getroffen, sondern in den Haufen Scheiße geschossen. Ja, irgendwie kam mir das auch komplett unterfinanziert vor. Ich meine, die Drachenhöhle des Löwen war irgend so ein blödes Hotel in der Wüste. Ja, also wo ein Containerhotel. Ein Designer-Container-Hotel. Und der, was das Erste daran war ja, dass der Böse, das Böse, was der Böse machen wollte, war, die Wasserrechte von ganz weit Fortistan zu kriegen. Ja. Ja. Der Böse hat, in dem ganzen Film siehst du den Bösen nicht einmal was Böses tun. Also, weißt du, du musst ja irgendwie dieses Ding haben, dass der eben die Katze nicht rettet, ja, dass er das kleine Kind verhungern lässt. Und zwar wirklich, dass du das siehst, du musst es sehen. Da kommt eine Szene in Quantum Trost, kommt eine einzige Szene, da siehst du so ein paar Indios an der Wasserleitung stehen, die so plüpp. Die gucken alle ganz traurig. Und das ist das Ausmaß an Bösartigkeit, was dieser Böse hin. Der ist ein sehr guter Geschäftsmann, der kommt auch so rüber, der sagt so, ich mache hier ein Geschäft, ja, ich finanziere eine Revolution, damit ich Wasserrechte kriege. Ja, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass man fast mit dem Mitleid hat, weil wie brutal er dann sterben muss, halt auch. Absolut. Und du denkst so, hallo? Hallo? Ja, erschießen hätte auch gereicht. Also man hätte ihn wenigstens einen anderen Doppel-Null-Agenten umlegen lassen müssen. Das hätte ja gereicht. Normalerweise so was, 008 oder 006 ging ja nochmal drauf. Also irgendwie fand ich es jedenfalls, es war irgendwie komplett, ich weiß auch kaum mehr, was da los war, aber ich fand es komplett tief gestapelt. Wo ist da dieser Größenwahn, der Bond ausmacht? Also diese, wow, und die Q hat noch eine Erfindung gemacht und dann spielen wir um Milliarden von Dollar am Pokertisch und dann haben wir eine Pipeline, die geht 73.000 Kilometer dreimal um die Erde und da schickt eine Atombomben durch und so. Nix, alles irgendwie. Ich kaufe Wasser. Das ist eine super Idee. Ich baue eine Flasche Evian, aber ich nehme gleich das ganze Grundwasser. Ja. Das Thema ist ja super aktuell und interessant, aber es ist... Ich meine, das ist klar, was willst du da auch draus machen? Ja, das ist auch wieder das Ding, was ist da dran vermittelbar? Was ist da dran vermittelbar, dass Leute kein Wasser haben? Weil wir kennen das Gefühl ja nicht. Ja. Also wie willst du das jetzt sichtbar machen? Da fand ich klasse, ja, wie hieß denn der, wo Jonathan Pryce den Rupert Murdoch eigentlich spielt? The world is not enough. Ja, genau, den Medienmagnat, genau. Ja. Und China und USA in den Krieg stürzen will. Oder China und England in dem Fall, Großbritannien. Ja, natürlich. Das war klasse. Das war so ein richtig klassischer Bond-Aufbau. Genau, es ist auch eine Doppel-Null-Aufgabe. Geh mal dahin und sicher die Wasserrechte. Naja. Aus persönlichen Gründen, abgesehen davon. Und ist jetzt bei Amnesty International. Das Problem bei Quantum Trost ist auch, dass es tatsächlich zwei, drei Set-Pieces hat, die wirklich gut funktionieren hätten können, aber dieser Mark Forster hat das ganze Ding so gedreht, als ob er so viel Interesse an dem Film hätte, wie an einem vollgerotzten Taschentuch. Das ist komplett interessenlos umgesetzt. Also es gibt diese Spitzensequenz, wie er eigentlich eine Verfolgungsjagd durch einen Hafen durchmacht, mit einem Schlauchgummiboot gegen Schnellboote. Ja, und die könnte funktionieren, wenn sie gut geschnitten wäre. Es ist so geschnitten, dass es vollkommen wurscht ist, wo du bist. Dann gibt es eine Szene, wo er bei den Bregenzer Festspielen ist und rausgefunden hat, dass es diese Quantum-Organisation gibt und die dann alle anfunkt und guckt, wer steht auf und geht raus. Ja, also wo er tatsächlich so Detektivarbeit macht. Das ist aber so das geht so unter in dem ganzen anderen Kram, dass es eigentlich auch schon wieder uninteressant ist. Wobei ja da eigentlich gerade wieder eine Sequenz, die mir sehr gut gefällt in Casino Royale, ist, wie M nach Hause kommt und an ihrem eigenen Laptop sitzt Bond. Hat ihr Passwort geknackt und meint, das ist ja sehr interessant, dass ihr echter Name auch mit M anfängt. Ich dachte gar nicht, dass er und sie sagt, wenn sie noch einen Buchstaben mehr sagen, lasse ich sie umbringen. Also dass er so Sachen kann einfach, dass er tatsächlich weiß, wie er was hackt und sowas. Aber es kam nicht so rüber. Es kam mehr so rüber wie, die gerät da mal rein und wenn die aufstehen, dann mache ich Fotos von denen mit meinem Nokia-Handy. Und das war ein bisschen, also eine von den Sachen, die ein bisschen schwierig waren an dem Ding. Insofern echt verpeilt der zweite. Und deswegen, Skyfall ist jetzt, bin gespannt halt. Gemischte Gefühle hat, auf jeden Fall. Aber glaube ich, schon viel Zustimmung bekommen so. Also der Trailer ist hammergut, finde ich. Der ist wirklich hammergut. Also die Sequenz, wie ein Zug in der Mitte durchbricht, Bond von einem Hubschrauber oder sowas von hinten reinspringt, aufkommt und sich dann die Manschettenknöpfe erstmal zurechtrückt, während er reingeht. Das ist ja wieder der, den wir kennen. Ja, und das ist wirklich saumäßig gut. Also das macht mir Spaß. Und auch dieses Ding, dass er tatsächlich von M abserviert wird und dann wiederkommt, um sie zu retten, finde ich eine sehr logische Fortentwicklung von Casino Royale ausgesehen, auf jeden Fall. Das Ding ist ja auch, dass Casino Royale endet auf so einer hohen Note, weil der fährt ja die ganze Zeit mit irgendeinem so Ford Car oder irgendwas durch die Gegend und am Ende hat er ja den Anzug an und die Wumme und die Musik kommt, weil die ganze Zeit davor ist ja alles nur so halb und angedeutet und denkst du, ja, ich hab Bock auf den zweiten Film. Genau. Der zweite Film. Und dann das! Ja. So. Leute, dann machen wir Schluss für heute und gucken wir auch wieder anderthalb Stunden Skyfall jetzt mal an. Mach das mal. Und Garbage hat nämlich The World Is Not Enough gesungen, deswegen kommt jetzt auch drauf, wie sich das anhört. Das war nämlich auch nicht gut. Die hat nicht genügend Volumen, die Olle. Ich fand's okay. Ich fand's auch nicht grottig. Das ist ein okayer Bond-Song, aber... Zu welchem hatte Sheryl Crow das Ding gemacht? Warte mal, was war denn das? Das war auch einer von den... Brosnan, Ja, es war auch ein Brosnan-Ding, nämlich. Bum, Soundtrack. Kann ich nicht mehr an den Text erinnern. Die hat aber auch, fällt's mir wieder ein. Auch ein bisschen zu sehr, finde ich. Der war irgendwie nicht so der Hammer, aber ich habe ihn später nochmal gehört und gedacht, eigentlich war der gar nicht so schlecht, Das fand ich auch okay. Tomorrow Never Dies. Tomorrow Never Dies, ja. War das? Ja. Tomorrow Never Dies, ja. Gut. Ach ja, Tomorrow Never Dies ist der mit natürlich mit Jonathan Pryce. Nicht The World Is Not Enough. Tomorrow Never Dies. Tomorrow Never Dies, genau. And World Is Not Enough ist nämlich hier Ollen Mc... wie heißt er? Achkirchen. Der nichts spürt, ne? Ja, genau. Wo dann Sophie Marceau die Böse ist. Und wie heißt der Typ? Ich flipp aus hier noch. Ich krieg zu viel. Allah. Das macht mich fertig jetzt. Wahrscheinlich war das Robbie Carlyle. Robbie Carlyle war das. Tomorrow Never Dies. Das war der zweite. Das war der, wo der BMW dann tatsächlich schießen darf. Der bei Brosnan war ja das Problem, dass BMW den Wagen zur Verfügung gestellt hat für GoldenEye, aber gesagt hat, sie dürfen auf gar keinen Fall damit irgendwie rumschießen, weil BMW nicht irgendwie mit Waffen oder sowas in Verbindung kommen soll. Und da kam der Film raus und alle so, was ist das für ein scheiß BMW, der kann nicht mal schießen. Und da haben sie dann die Szene da im scheiß Marketing. Im tollen Hotel da oben in Hamburg. Hotel Atlantik. Ich muss sagen, und landet 2 Kilometer weiter auf der Mönckebergstraße. Büro. Da sagt Pierce Brosnan Bond, einer meiner Lieblingssätze, weil die Frau hat die ist ja mit diesem Pressemagnat irgendwie zusammen und da gibt es irgendwie Stress, aber die hat auch gleichzeitig was mit Bond und sie weiß nicht genau, was sie tun soll und sie sind gerade halt in Hamburg, Deutschland. Und dann sagt er zu ihr so, um sie zu versichern, sag mir ein Wort und ich hol dich raus aus diesem Land. Und ich dachte so, wow, das ist kompliziert sein, aus das ist Deutschland rauszukommen. Ich hol dich raus aus diesem Land. Ja. Na schön. Ja. It's the car. Chicks love the car. der einzige gute Satz aus dem Val Kilmer Batman. Genau, das ist Val Kilmer. Ich wollte gerade sagen, das ist doch Val Kilmer. It's the car. Chicks love the car. Zu Nicole Kidman. Zu Cynical Kidman. Ja, okay, Leute, okay, das war sehr nett mit euch. Sorry, dass ich über den Tatort geredet habe, aber es hat sich jetzt so ergeben. Wir haben ja dann auch noch über Bond geredet und es muss. Haben wir es gerade noch rausgerissen. Ja. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn Sie Eckhard Breitschuh sagen hören wollen. Sascha, mach doch mal die Musik an. Ist schon an. Ach so. Dann sagen wir mal Tschüss, bis Tschüss, bis bald. Wochen.